man sonst keine Freuden hat, dann suchte die Freuden in Freudenstadt. Kaum kam ich ins schöne Städtchen hinein, da traf ich ein Mädchen und schon war sie mein. Da traf ich ein Mädchen und schon war sie mein. In Freudenstadt, im Schwarzwald, da war die Freude groß. Da hat der Spreu ein Kind gebracht. Hurra, da war was los. Das freudige Ereignis, das hat mich über Nacht. In Freudenstadt, im Schwarzwald, zum war damals vor Liebe blind. Ich kam zu dem Fratz wie die Jungfrau zum Kind. Der sagt, denn mit der Liebe nehm ich's nicht genau. Das Mädchen von damals ist längst meine Frau. Das Mädchen von damals ist längst meine Frau. In Freudenstadt, im Schwarzwald, da war die Freude groß. Da hat der Storch ein Kind gebracht. Hurra, da war was los. Das freudige Ereignis, das hat mich über Nacht in Freude.